HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Auf einem Konzert, da bebt die Erde. Der Klang ist einfach geil und du darfst jedenfalls bei kleinen Hallen ein paar Meter vom Künstler weg sein. Zum Thema Live oder Platte meine ich, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Das heimelige Anhören einer CD kann ebenso große Wirkung auf den eigenen Geisteszustand haben wie die Atmosphäre auf einem Konzert. Vielleicht weniger intensiv, aber es bleibt dennoch die Konzentration auf Musik als solche. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens, Folge 13. Wo lebt die Musik? Konzert versus Konserve. Von Claudia und Gregor Pramel. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier reinpasst, aber ich habe heute kaum mehr Lust, auf ein Konzert zu gehen, weil jede Band versucht, möglichst genauso zu klingen wie auf Platte. Da denke ich mir dann echt, dass ich mir da gleich die Platte anhören kann. Ich war heute Morgen in einer Matinee, wo eine neue Opernproduktion vorgestellt wurde. Nur zum Klavier wurden zwei Arien aus der Oper präsentiert und es lief mir eine Gänsehaut nach der anderen den Rücken runter. Wundervoll. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, zu Hause zu bleiben. Wäre vielleicht auch schön gewesen. Davon abgesehen, dass ich mit meiner Tochter zusammen die Matinee besucht habe und wir uns darüber austauschen konnten, war das etwas Lebensbereicherndes. Wo lebt die Musik? Hier beantwortet von 4 Mitgliedern des Internetforums Musikerboard im April 2011. Die Diskussion im Forum zeigt, auf ein Konzert gehen heißt Atmosphäre, Intensität erleben. Da bebt die Erde. Lasst mich euch nochmal hören. Berlin, seid ihr am Leben? Doch nicht jeder empfindet so. Manch einem ist der Klang eines Live-Konzerts dem auf der CD zu ähnlich. Warum das so sein kann, Tonmeister Christoph Klaassen. Wenn ich eine sauber produzierte Pop-Produktion habe, eine aktuelle Produktion, wie sie in den Charts ist, dann kennen die Menschen das ja erstmal aus dem Radio und von Platten, von iTunes, von sonst woher und gehen dann zu der Gruppe ins Konzert und wollen natürlich das möglichst perfekt so hören, wie es auf der Platte drauf ist. Da kehrt sich das so ein bisschen um. Da muss halt auf der Bühne dann ganz viel gearbeitet werden, dass das, was auf der Platte drauf ist, auch hörbar ist im Live-Konzert. Hier nun ein direkter Vergleich zwischen einem Live-Konzert und einer Studioaufnahme. Am Beispiel des Sängers Peter Fox mit seinem Titel Alles neu. Zunächst live in Berlin. Ich verbrenn mein Studio, stumpf für die Asche im Kurz. Ich erschlag mein Golf, ich vergrab ihn im Hof. Ich lad meine Bude hoch. Und hier dasselbe Stück in der Studioversion. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak. Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teil. Interessant. Irgendwie klingen die zwei Versionen gleich. Und dann aber doch nicht. Peter Fox lässt live die Keyboards, die die Streicher spielen, in einer anderen Tonart erklingen. Heller. Er setzt das Stück höher, um mit mehr Stimme singen zu können. Es hilft ihm, mehr Präsenz auf der Bühne zu haben. Der Künstler versucht hier also nicht nur, die Studioaufnahme zu reproduzieren, sondern entscheidet sich, seine Stücke für den Live-Auftritt anders zu arrangieren. Tonmeister Christoph Klaassen bestätigt das. Bei so einer Popgruppe wird die Live-Version immer einfach auch musikalisch anders sein. Das Arrangement ist notwendigerweise ein bisschen anders, als es wirklich auf der Platte drauf ist. Aber der Sound muss halt wiedererkennbar sein und da kommt halt dem Tonmeister, der dann die Beschallung macht, kommt diese Arbeit zu, sozusagen das Erlebnis, was der Zuhörer schon kennt von der Platte, in den Saal zu transportieren. Ist also ein bisschen umgekehrt. Christoph Klaassen spricht davon, dass Erlebnisse transportiert werden müssen und von der Arbeit, die dafür notwendig ist. Der Tonmeister weiß, wovon er spricht, denn seine Aufgabe ist es, Musik für die Konserve festzuhalten, egal ob im Studio entstanden oder bei einem Live-Konzert aufgenommen. Christoph Klaassen hat damit schon einen Grammy gewonnen. Sein Metier ist die klassische Musik. Für ihn klingt eine gute Studioaufnahme möglichst natürlich. Also eine gute Studioaufnahme erzeugt mit zum Teil erheblichem Aufwand einen natürlichen Eindruck. Das heißt, der Zuhörer am Ende soll von diesem Aufwand eigentlich gar nichts mitkriegen. Der soll nicht merken, dass da vielleicht 20 oder 40 Mikrofone im Spiel waren, die an einem großen Mischpult mit viel Aufwand zusammengemischt wurden. Der soll einfach nur das hören, was in der Musik drinsteckt. Und wenn das gelingt, wenn er darüber überhaupt nicht nachdenkt, warum das jetzt eigentlich so schön klingt, sondern das einfach nur wahrnimmt, dass es gut und natürlich klingt und dass die Musik rüberkommt, dann ist es eine gelungene Aufnahme. So klingt eine gelungene Aufnahme im Sinne von Tonmeister Christoph Klaassen. Die eben gehörte Aufnahme von Wagners Tannhäuser brachte ihm gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim 2003 einen Grammy ein. Dass dafür eine immense technische und akustische Feinjustierung von Mikrofonen im Raum notwendig ist, die tatsächliche Arbeit also, die dahinter steckt, davon ahnen wir, die Zuhörerinnen und Zuhörer, erst einmal nichts. Ich könnte ja sagen, okay, da spielt ein Orchester und ich stelle irgendwo einen guten Platz, sechste Reihe Mitte, stelle ich ein Mikrofonpaar hin, schön Stereo, dass ich links, rechts höre. Und Mikrofone, die auch die Raumakustik mit erfassen, Kugelcharakteristik, sodass ich halt dann einfach das habe, was ein Zuhörer in dieser guten Position, optimalen Position im Konzert akustisch hört. Und das wird man auch feststellen können, dass das akustisch dem weitestgehend entspricht, was der da hört. Man wird aber auch feststellen, das will ich eigentlich gar nicht hören. Das klingt für mich gar nicht natürlich. Ich höre eigentlich das, ich erlebe das Orchester nicht so, wie ich das normalerweise dann im Konzert erlebe, wenn ich wirklich da sitze. Ich muss einfach für die CD nachhelfen. Ja, ich muss, habe also schon in dieser Position ein Mikrofon stehen. Vielleicht ein bisschen näher dran, weil das einfach, wenn ich das höre, merke ich, das klingt weiter weg, als es im Saal klingt. Und das ist dann vielleicht so 2 Meter hinterm Dirigenten. Und das ist mein Hauptmikrofon. Um jetzt das Bild zu erzeugen, was ein Konzerthörer im Konzert hat, muss ich weitere Mikrofone ins Spiel bringen. Also ich habe an jedem Instrument oder an jeder Instrumentengruppe eigentlich weitere Mikrofone und mische die nach den Erfordernissen der Partitur so zusammen, dass es hinterher ein Bild entgibt, eine Balance ergibt, die der Partitur entspricht. Und dabei passiert es dann, dass Instrumente zu nahe kommen, dass dann einfach zu viel Präsenz da ist. Und deshalb bringe ich hinten im Saal noch Mikrofone an, um sozusagen den Raum wieder hinzuzufügen. Das Ganze ist also quasi künstlich zusammengebaut und soll aber natürlich klingen. Wenn die Mikrofone zur Zufriedenheit von Musiker und Tonmeister aufgestellt sind, beginnt die umfangreiche Aufnahme. Im Falle einer Orchesteraufnahme kann man davon ausgehen, dass dieser Prozess von einem Tag bis zu einer Woche dauern kann. Meist wird von einem Stück nicht nur eine Version aufgenommen, sondern gleich mehrere, um beim anschließenden Prozess der Abmischung genügend Schnittmaterial zu haben. Das heißt, dass zum Beispiel verschiedene live aufgenommene Versionen im Nachhinein zu einer gültigen Version zusammengeschnitten werden. Die endgültige Version, die der Konsument dann zu hören bekommt, wird also in einem solchen Prozess zusammengefügt. Dabei können 10 Schnitte genügen oder auch bis zu 1000 nötig werden. Genaueres ist und bleibt das Geheimnis der Tonmeister. Wenn eine Aufnahme dann fertig geworden ist, landet sie, wenn sie den klassischen Weg verfolgt, bei einem Plattenlabel. Für Musiker zählt heute generell, Konzert und Konserve sind vonnöten, um im Musikbusiness zu bestehen. Das allererste, was einem dazu einfällt, ist natürlich, dass ein Musiker heutzutage ohne Auftritte nicht mehr überleben kann. Also wir haben nicht mehr die Situation, dass ein Musiker tolle Musik schöpfen kann und danach schaut, ob er sie auch live umsetzen kann. Jean Trouillet ist Geschäftsführer des Frankfurter Labels Essay Recordings. CDs und Konzerte sind gleichbedeutend wichtig, wenn auch Konzerte einen leicht höheren Stellenwert haben. Heute muss ein Musiker von dem Moment, wo er Musik schreibt, komponiert, im Studio aufnimmt, sich auch sofort die Gedanken machen, wie kann ich das live umsetzen. Weil ansonsten wird er eben darüber, dass Musik jetzt egal, ob als physikalisches Handelsgut oder als nicht physikalisches Handelsgut, also digital, noch genügend Geld für ihn abwirft. Das ist eher nicht so der Fall. Es ist ganz einfach, dass dass eine gewisse Abteilung oder man kann sagen, dass es eben ein Segment gibt von Musikern, das sind maximal 10% der Musiker in der ganzen Welt, die sozusagen 90% des Umsatzes mit der Musik machen. Das heißt also auch, dass ein Künstler, wenn er eine mittlere Bekanntheit hat, nicht genügend Geld mit dem Verkauf von CDs erlösen wird. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia. Without any friends in Barcelona. Das Frankfurter Label SA Recordings hat der Musiker Stefan Hantel gegründet, besser bekannt als Chantel. Er ist einer der bekanntesten Musiker der Balkanszene. Hier mit seiner ersten Erfolgssingle Disco Partizani aus dem Jahr 2007. Mit seinen Balkan-Beats trifft er den Nerv des heutigen Publikums. Mittlerweile spielt der Künstler bis zu 200 Konzerte im Jahr, überall auf der Welt. Seine Musik reißt die Menschen mit. In den Konzerten wird getanzt und mitgesungen. Eine Erfahrung von sozialer Resonanz. Die Konzerte von Chantel sind Orte, an denen ein Wir-Gefühl entsteht. Hier ein Live-Mitschnitt aus einem Konzert in Köln im Sommer 2009. Es gibt andere Künstler, wie zum Beispiel hier im Hause Chantel, bei dem das Konzert eine körperliche Erfahrung ist. Also er selber verausgabt sich, reißt die Zuschauer mit, so wie es alle großen Acts im Grunde genommen machen. Also wer heutzutage noch einigermaßen gut auf den Beinen ist, ja, wird irgendwie die Energie, die er einmal durch sein eigenes Spiel sozusagen in sich reinlädt, plus die Reaktion des Publikums, wird wahrscheinlich meistens in Motorik umsetzen. Bedeutet aber nicht, dass man sich nicht auf eine Bühne setzen kann, allein mit einer Gitarre und einfach Balladen singen. Und die Leute hören auf die Texte und haben diese Erfahrung. Also es gibt, glaube ich, jetzt kein Format, dass es all glückseligmachende ist. Eine Sache ist allerdings klar, dass die Auswahl der Songs, das Repertoire an sich und die Art und Weise, wie man das umsetzt mit Licht, einem besonders guten Sound und einer tollen Show auf der Bühne, dass das logischerweise ineinander spielt und den Zuschauer auch stark beeindrucken kann. Ein Konzertbesuch ist immer ein individuelles, persönliches Erlebnis. Viele Konzertgänger suchen nach etwas Besonderem. Sie wollen einen Abend lang etwas erleben, was nicht Alltag ist. Konzertbesuche können langlebige Erinnerungen bleiben, von denen man im Alltag wiederum zehrt. Der Frankfurter Musikjournalist Detlef Kienzler erinnert sich. Und natürlich auch das letzte kleine U2-Konzert in der Stadthalle Offenbach. Da reden wir halt jetzt von 3000 Leuten im Gegensatz zu heute. Das war irgendwie 3 Tage nach dem Tod meiner Mutter. Wo die Familie sagt, du kannst ja jetzt nicht auf ein Rockkonzert gehen. Habe ich gemeint, doch, weil dieser Typ, der da auf der Bühne steht und singt, hat mir gesagt, er will mit seiner Musik Kraft geben. Ich will jetzt mal überprüfen, ob das auch funktioniert. Und es hat funktioniert und ich durfte ihm das hinterher sagen und habe ihn nochmal heulen sehen. Das sind natürlich Momente, die du nicht vergisst. Konzerte sind immer dialogische Ereignisse. Hier das Publikum und da der Musiker oder die Band. Olaf Mill hat 40 Jahre Bühnenerfahrung. Bekannt wurde er mit der hessischen Gruppe Flatsch. Also ich weiß, das erste Mal, dass ich mit der Band auf einer Bühne war, das war für mich so eine Mischung aus Hölle und Himmel. Also es war toll auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich völlig fertig. Aber es ist halt ein schönes Gefühl, wenn man so lange gearbeitet hat und gemacht hat und getan hat mit einer Band im Übungsraum. Und damals war es unser Musiksaal in der Schule. Und du darfst es dann das erste Mal im Publikum präsentieren. Das Glücksgefühl hinterher ist schon fast nicht zu beschreiben. Hat was mit Drogen zu tun, glaube ich. Adrenalin, Ausstoß, Abbau, keine Ahnung, was weiß ich. Aber es ist ein tolles Gefühl und dann möchte man das natürlich auch öfter haben. Ein Konzert ist etwas Besonderes. Nicht nur für Musiker wie Olaf Mill, sondern auch das Publikum freut sich auf das Konzert. Meist schon lange im Vorfeld. Mit dem Kauf der Eintrittskarte fängt die Vorfreude an. Die Live-Situation kann Überraschendes bieten. So verlor der in Bremen lebende Schauspieler Helge Tramsen seinen Pullover an David Bowie. Ich glaube, das Schönste war eines der ersten Konzerterlebnisse, was ich hatte. Das war 1989, glaube ich, auf dem Schüttorf Open Air Festival habe ich zum ersten Mal David Bowie live gesehen auf großer Bühne. Und ich stand ganz weit vorne in der zweiten Reihe. Irgendwann wurde der vor mir rausgetragen, weil er sich die Rippen verletzt hat. Dann stand ich in der ersten Reihe, es war sehr schön. Ich zog noch meinen Pullover aus, weil mir so heiß war, und gab das irgendeinem Security-Menschen vor mir. Und der wollte es einem anderen Security-Menschen zuwerfen über den Steg, wo dann Bowie später rüberging. Und der Pullover blieb da liegen und Bowie schoss ihn hinterher in die Menge. Und ich fand ihn nie wieder. Aber ich wusste, er hat meinen Pullover berührt. Auch Klassikkonzerte können nicht Vorhersehbares auslösen. Ich war vor einigen Jahren mal in einem Konzert von Gavrilov. Brahms stand an, und aus irgendeinem Grund war der Künstler an dem Abend stinkig drauf und hat seiner Wut durch das Stück Luft gemacht, dass es mir ganz heiß und kalt den Rücken runterlief. Der Kritiker hat ihn anschließend verrissen, weil er sich nicht genau genug an den Notentext gehalten hat. Aber ich hätte ihn umarmen können an dem Abend für dieses Erlebnis, das er mir beschert hatte. So berichtet Maxito, ein Mitglied des Internetblogs Musikerboard, am 20. April 2011 von seinem Konzerterlebnis. Ist es für Gitarrist Olaf Mill nach 40 Jahren denn immer noch spannend, auf die Bühne zu gehen? Ja, absolut. Also es ist immer noch genauso aufregend, auf die Bühne zu gehen, mit was Neuem gerade bei einer Premiere, wie früher auch. Also dieses Lampenfieber und dieses Magengekrummel und diese Spannung, die da vorher herrscht, die geht nicht weg. Und ich fürchte auch, wenn die weg ist, dann wird es auch langweilig. Beziehungsweise dann stimmt irgendwas nicht, weil dann bist du entweder so abgeklärt, dass du ja hundertprozentig sicher bist, dass alles funktioniert, was du tust, oder du bist gelangweilt und machst schon wieder zum hundertsten Mal das Gleiche, und dann ist man natürlich auch nicht mehr aufgeregt. Ne? Aber solange man diese Spannung hat und immer wieder versucht, seine eigene Musikalität neu zu definieren, hört sich toll an, ne? Oder ein bisschen umzumodeln oder mal was Neues dazu zu tun und das dann präsentiert und guckt, ob das funktioniert, ist immer wieder aufregend. Möchte ich auch nicht missen, weil es ein schönes Gefühl. Es ist nervig, also bei mir ist es die letzte halbe Stunde vom Auftritt, wo das Chaos abgeht. 500 Mal pinkeln, 700 Mal hin und her laufen, gucken, ob alles klappt, steht alles, haben wir alles, irgendwas vergessen, Gitarre gestimmt, ach du liebe Güte, das noch und dann raus und dann hoffentlich Boom. Eines ist klar, Musik dringt in die Tiefen unseres Gehirns. Dort erzeugt ein Cocktail von Hormonen die unterschiedlichsten Gefühle. Unter anderem sind Dopamine im Spiel, Botenstoffe im Gehirn, die vor allem Glücksgefühle hervorrufen. Doch ohne Publikum kein Konzert. Olaf Mill schätzt die Kommunikation und den Kontakt mit seinem Publikum. Die Riesensachen, die hauen dir halt das Adrenalin wirklich aus der Schädeldecke. Ne? Weil, also ich weiß damals, als wir bei Rock am Ring auf die Bühne gekommen sind, da standen wirklich 15.000 Leute oder waren es 20.000 oder 10.000, keine Ahnung. Das spielt dann keine große Rolle mehr. Ne? Du gehst da raus auf die Bühne und du guckst da runter und denkst dir, ach du Scheiße, die alle, was wollen die hier, Hilfe? Und dann kannst du nur drüber und weg. Und das sind halt aber auch die Auftritte, die so von der Gesamtspannung, die du selber in dir hast, gar nicht so interessant sind. Du gehst da durch wie durch einen Tunnel. Und hinterher sagst du dir, das war's schon, nach einer Stunde, ne? Vorbei. Was war das jetzt? Und so ein Auftritt vor 30, 40 Leuten, den kannst du eigentlich, wenn er gut ist, kannst du den so Stückchen für Stückchen wie so eine Pralinenschachtel, kannst du Stück für Stück genießen, eins nach dem anderen. Kannst auch mit den Leuten reden, kannst ein bisschen persönlichen Kontakt aufnehmen und so. Bei Rock am Ring bleibt dir nichts als, fühlt ihr euch gut? Ja, fühlt ihr euch wirklich gut? Ja, fühlt ihr euch echt wirklich gut? Ja, okay, dann spielen wir das nächste Stück. Viel mehr bleibt da nicht an Kommunikation. Ich muss halt das Maximum geben, was ich zu geben habe. 6 Uhr früh aufstehen und das wochenlang. Ja, ist doch ganz klar. Ja, ist doch klar. Das tut einem nicht gut, nee, davon wird man nur krank. Ja, ist doch wahr. Live-Konzert oder Musik aus der Konserve? Es sind persönliche Erinnerungen, die für uns prägend sind. An die erste CD, die erste Platte, die erste Kassette oder das erste Live-Konzert. Olaf Mill erinnert sich... Eine meiner wichtigsten Platten, die ich gehabt habe, das war die Wishbone Ash Live, das Doppelalbum. Damals noch Platte natürlich. Ne? Und ich hatte von meinen Eltern abgestaubt, weil es war bei uns war's nicht so, dass wir Geld um uns geschmissen haben. Mein Vater war ja auch Musiker. Wir haben immer unser Auskommen gehabt, aber es war auch so, dass man geguckt hat, wo man jetzt unbedingt Geld ausgeben. Also große Stereoanlage für einen Sohn war nicht. Und da gab es halt diese Musiktruhe von Perpetuum Ebene, einen Riesentrum, so wie so ein Riesen, so weiß ich nicht, so zwei Kühlschränke nebeneinander, braunes Holz, Plattenteller mit, also der Arm, der Tonarm von dem Plattenteller war weißes Plastik, so weiß vergilbtes Plastik, also dieser Tonarm. Unten war eine Nadel drin, also es war ein Saphir, es war noch nicht mal ein Diamant, es war ein Saphir. Habe ich dann gemerkt, als ich den Austausch gekauft habe, als er kaputt war. Und diese Wishbone Ash live habe ich so lange gehört, bis sie nur noch gestaubt hat, weil der Plattenspieler auch so schlecht war. Und die war irgendwann, konnte man die nicht mehr hören, weil die war ausgefräst. Also das war ein schönes Erlebnis. Die habe ich heute noch, die habe ich aufgehoben, weil man kann sie nicht mehr hören, aber man kann sie angucken und sagen, so lange und so oft kann man eine LP hören, bis sie nicht mehr hörbar ist, bis sie wirklich nur macht. Die erste Platte von Musikjournalist Detlef Kienzler war gesponsert. Er hat es nie vergessen. Na klar, aber es war nicht mit eigenem Geld. Dafür hatte ich meine Großmutter. Mit der bin ich damals ins Kaufhaus Hansa, sind wir da reingelaufen und es gab eine Riesendiskussion noch, weil es war das erste Album, was mehr als 19 Mark kostete. Es war ein Club-Album, waren noch irgendwelche Einleger drin und das kostete 20 und das war so das Ende der Fahnenstange, aber ich konnte natürlich Oma bezirzen und sie hat es mir gekauft und sie weiß nicht, was sie damit ausgelöst hat und das war Sgt. Pepper's. Die Beatles waren es für Musikjournalist Detlef Kienzler. Wie steht es mit dem Tonmeister Christoph Klaassen, der vor allem klassische Musik produziert? Also die erste LP, mit der ich ganz viel verbinde oder die für mich so eine Art Klassik-Schlüsselerlebnis war, die habe ich mir nicht selbst gekauft. Die hatte mein Vater im Schrank. Bei uns zu Hause wurde viel alte Musik gehört. So sonntags, mittags im WDR immer spielte die Capella Coloniensis. Und die haben irgendwann das E-Dur-Violinkonzert von Bach gespielt. Und das hat mich einfach ganz stark beeindruckt. Musikgeschmack ist geprägt vom persönlichen Umfeld. Zunächst sind es die Eltern, dann die Freunde und die unterschiedlichen Medien. Heute übernimmt das Internet mit Download-Portalen wie iTunes und Plattformen wie YouTube eine immer größer werdende Rolle. Ich habe einen 17-jährigen Neffen, an dem merke ich das sehr gut und auch an seinen Freunden und Kollegen. Für die bedeutet Musik nicht mehr das, was es für uns früher bedeutet hat. Für die ist Musik MP3, also irgendeine Datei auf ihrem Computer, wo MP3 dahinter steht. Und davon haben sie zum Teil 50.000 Stück. Die Bedeutung hat einfach nachgelassen. Und dieses Haptische von uns, wo wenn wir früher, wenn die neue Santana live rausgekommen ist, Lotus, als ich die das erste Mal in der Hand gehabt habe, ich habe Tränen in die Augen gekriegt, zum Aufklappen, 20 Seiten Buch drin, hinten noch extra Fotos, zwei riesengroße LPs, noch mit bedruckten Covern. Du hast es in der Hand gehabt, das war ein Erlebnis, das zu haben und zu kaufen und sich das schon anzugucken im Plattenladen. Das war schon, boah, klasse. Aber Olaf Mill weiß selbst auch, dass Musiker, wenn sie auf sich aufmerksam machen wollen, mit dem Internet arbeiten und in Portalen wie YouTube präsent sein müssen. Also wenn ich Musiker bin und heute irgendwie einigermaßen bestehen will oder diesen Beruf aktiv ausüben will, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, YouTube ist scheiße, ich will damit nichts zu tun haben. Es geht gar nicht. Also du musst heute als Musiker dein YouTube-Video haben. Bleibt dir nichts anderes übrig. Und je mehr du drin hast, desto besser. Und dann musst du auch da Freunde sammeln und Abos kriegen und was weiß ich nicht alles, damit sich das Ganze verteilt. Ne? Olaf Mill verbringt täglich ungefähr eine Stunde damit, seine Social-Media-Kontakte zu pflegen. Für Musiker von heute gehört das zu ihren festen Aufgaben. Labelchef Jean Trouillet sieht in der Verbreitung von Musik über das Internet eine Chance. Auf jeden Fall ist so eine Plattform wie YouTube in erster Linie eine positive Sache. Das hängt einfach damit zusammen, dass, wenn wir uns unsere Medienlandschaft heutzutage angucken, eine unglaubliche Uniformität haben. Das heißt also, auf den meisten Kanälen wird immer das Gleiche in verschiedener Deklination gespielt. Das bedeutet, dass es sich für mich heutzutage nicht mehr lohnt, mich vor den Fernseher zu setzen und darauf zu warten, dass ich in irgendeiner Form eine neue Musikart oder so vorgespielt bekomme. YouTube ist ja jetzt nicht unbedingt der Kanal für die große Musikdokumentation oder Features etc. etc. Das ist in allererster Linie ein alternativer Clip-Kanal. Das heißt, YouTube hat die Lehrstelle, die MTV und Viva, also Musiksender, die Lehrstelle, die diese Sender überlassen haben, einfach für sich genutzt. Und bietet eben noch das Mehr, nämlich das Interaktive. Jeder Normalmensch kann sich auf YouTube ein Konto aufmachen und kann Content hochladen. Ob er damit gegen herrschendes Recht verstößt oder Urheberrecht in diesem Fall, will ich jetzt mal völlig außen vor lassen. YouTube ist eine Möglichkeit der Selbstdarstellung und es stimmt, wenn ich also hier in meinem Büro sitze und von einer neuen Gruppe angesprochen werde, gibt es Sachen, die man sofort macht. Man guckt auf YouTube nach, was gibt's von denen, wie oft sind die Videos angeklickt worden, denn das sagt mir auch schon wieder, diese Band hat schon mal eine Fanbase. Standing here watching this candle dying in front of you, all we need is YouTube hat das in den 90er Jahren boomende Musikfernsehen gänzlich abgelöst. So wurden 2009 pro Tag 1 Milliarde Videoabrufe verzeichnet, ein Jahr später waren es schon 2 Milliarden Klicks. Für die Popkultur und Entstehung von Musiktrends ein maßgeblicher Faktor. Ein Kind des neuen Internettrends ist das Format TV Noir. Hier verschmelzen Live-Konzert und Konserve. Denn hier werden im monatlichen Turnus, im Berliner Veranstaltungsort Heimathafen Neukölln, Konzerte aufgezeichnet, die sowohl von einem Live-Publikum zu sehen sind, als auch über die Webseite des Veranstalters veröffentlicht werden. Das erfolgreiche Format wurde 2009 für den Grimme Online Award nominiert. TV Noir ist das Wohnzimmer der heutigen Songwriter-Generation. Das Erfolgsprinzip? Ein bekannter Musiker und ein Newcomer gehen gemeinsam auf die Bühne. Sie stellen sich den Fragen des Moderators Tex und geben dazwischen kleine Musikeinlagen, denn die Musik steht auch in diesem Konzept im Vordergrund. Wer das Live-Event verpasst hat, kann es im Internet abrufen oder seit Mai 2011 auch bei ZDF Kultur sehen. Love, love me do, you know I love you, always be true, so please, love me, love me do. Oh, love me do. Ja, okay. Konzert oder Konserve? Die Antwort ist vielschichtig. Der Konzertbesuch hat seine Berechtigung. Genauso wie das Hören einer CD oder Platte, das Ansehen eines YouTube-Clips. Musik ist und bleibt ein persönliches Erlebnis. Wo lebt die Musik? Konzert versus Konserve. Das war die Folge 13 des Funkkollegs Musik. Sinfonie des Lebens. Autoren der Sendung Claudia und Gregor Prammel. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum Online-Angebot funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort bis zum Februar 2012 anmelden. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Ab Mai 2012 wird dann der Ergebnisband mit den Manuskripten des Funkkollegs ebenfalls im Schott Verlag zur Verfügung stehen. Titel Sinfonie des Lebens, Band 2. Nähere Hinweise bei funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.